schwingt auf, unser Held kommt herein und ordert Bier für jedermann. Boomerang Man trinkt schnell und viel, macht gute Mühe zum bösen Spiel. Er tritt an die Theke und schießt aus der Hüfte und ejakuliert kontrolliert. Boomerang Man. Boomerang Man, der kommt auch in deine Stadt.